Alles scheint in Ordnung zu sein, es ist die richtige Zeit und jetzt hab ich den Mut, vorwärts zu gehen, das tut gut. Das Leben ist wieder da, ich fühl, dass er mehr ist als alles, was vorher war. Irgendetwas sagt mir hier innen nicht, sagt dein Herz, betrügt dich ganz sicher nicht. Und einfach gesagt, klingt das, was ich heute Nacht fühle, so. Falsch, falsch, falsch, du liegst völlig falsch hier. Falsch, falsch, falsch, mach dich doch mal so. Mach nicht den Fehler doch mal, ich brauche keinen Rat. Denn fängst du noch einmal von vorne an. Ah, du machst diesmal gut. Ich mach es diesmal gut. Fang jetzt an. Ich werd mir nichts schenken. Mach ihn an, ich kann kaum noch denken. Geh ran und zeige ihm, der Himmel ist hier. Er findet ganz bestimmt seine Frau in mir. Und wir, mach es gut, gut, gut. Das wird ein Spaß sein. Prüfe ihn, er könnte der Mann sein. Fang ihn, wenn du kannst. Vielleicht ist er der richtige Mann. Mach es diesmal gut. Dann mach es richtig gut. Ich mach es richtig gut. Und gut, alles scheint in Ordnung zu sein. Es ist die richtige Zeit und jetzt sind wir zu zweit. Ja, ich fühlte mich noch niemals so fein. Sagten Sie das auch zu Natalie Klein? Sonja! Halt mich und sag's mir noch mal. Sag mir nur, wie schön die Zeit mit mir ist. Nur ich und ich. Nur sie und ich. Wir sagen kein Wort. Alles ist richtig und gut. Wer hätte sowas gedacht? Wären wir nur endlich im Chor. Wir sind noch nicht da, doch es wird sicher besser als alles, was war. Wie gut.